In einem Wort, wir wollen den Forderungen der Natur nachkommen, die Gesetze der Humanität und die Versprechen der Philosophie erfüllen und die Götzen der langen Gewalt- und Verbrechensherrschaft zum Teufel jagen. Möge Frankreich, früher in versklavten Ländern so angesehen, weil es den Ruhm aller freien Völker verdunkelte, nun das Vorbild der Völker, der Schrecken der Unterdrücker, der Trost der Unterdrückten und die Zierde der Welt werden. Und möchten wir doch, wenn wir unser Werk mit unserem Blute heiligen, wenigstens die Morgendämmerung einer weltweiten Glückseligkeit schimmern sehen. Das ist unser Wunsch. Das ist unser Ziel. Und nun knüpft Robespierre an seine menschheitsbeglückende Lehre eine Gewaltdoktrin, der er seinen engen Freund Danton opfert und der er wenige Monate später selbst zum Opfer fallen soll. Das erhabene Gefühl der Tugend setze voraus, sagt er, dass das Volksinteresse jedem persönlichen Interesse vorangehe. Die Franzosen seien das erste Volk, das die wahre Demokratie geschaffen habe. Alle Unternehmungen der Bürger müssten auf die Erhaltung der Gleichheit und Entwicklung der Tugend abgestimmt sein. Die Menschenherzen müssten zum Allgemeinwohl hingelenkt werden. Alles, was sie niederträchtig auf ein persönliches Ich konzentriert, müsse verworfen und unterdrückt werden. Die große Reinheit ihrer Grundsätze, die hohe Gerechtigkeit ihrer Sache sind gerade Stärke und Schwäche unserer Revolution. Unsere Stärke, weil sie uns die Überlegenheit der Wahrheit über die Lüge verleiht. Unsere Schwäche, weil sie uns gegen alle bösen Menschen vereint. All die, welche in ihrem Herzen danach trachten, das Volk zu berauben, all die, die es ungestraft berauben wollten und die Revolution als ein Handwerk und die Republik als eine Beute betrachtet haben. Tyrannen bedrohen eure Grenzen und hier im Lande verschwören sich alle Freunde der Tyrannei. Sie werden Verschwörer sein, bis dem Verbrechen jede Hoffnung genommen ist. Wir müssen die inneren und äußeren Feinde der Republik ersticken oder mit ihr untergehen. Dann kommt der entscheidende Satz, der weltgeschichtliche Satz aller Schwärmer. Deshalb soll in dieser Lage die erste Regel der politischen Tugend sein, das Volk durch Vernunft zu leiten und die Feinde des Volkes durch Terror zu beherrschen. Wenn der Geist der Regierung im Frieden die Tugend ist, so ist er während der Revolution Tugend und Terror zugleich. Tugend, ohne die der Terror verderblich ist, Terror, ohne den die Tugend ohnmächtig ist. Terror ist nichts anderes als rasche, strenge und unbeugsame Gerechtigkeit. Er ist eine Offenbarung der Tugend. Der Terror ist nicht ein besonderes Prinzip der Demokratie, sondern er ergibt sich aus ihren Grundsätzen, welche dem Vaterland als dringendste Sorge am Herzen liegen müssen. Das war der Irrtum Robespierres, typisch für die Geschichte des politischen Schwärmertums.